Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut in den Mai, in den 1. Mai gekommen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Was machen wir heute Nacht? Das alleine entscheidet ihr. Wir haben nämlich eine offene Sendung heute Nacht, offenes Talk Radio, freie Themen, 0130 2911, Telefonnummer und die Faxnummer auch kostenfrei, 0130 11 51 22. Der erste Mensch heute Nacht am Telefon, das ist der Markus und der ist 28 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen. Ich habe ein kleines Problem. Ja? Ich meine, ich gucke deine Sendung fast täglich, wenn ich es kann, weil ich ziemlich lange auch arbeite und so. Und ich hatte eigentlich noch nie einen Grund, irgendwie bei dir anzurufen, aber ich stehe jetzt vor einem Problem, wo ich selber nicht weiß, was ich da machen soll. Erzähl mal. Und da dachte ich ganz einfach, dass eventuell du oder vielmehr ihr mir da weiterhelfen könnt. Ich mache, ich habe ein Schreibbüro, sagen wir es mal so. Ein Schreibbüro? Ja, also ja? Ich übernehme... Schreibarbeiten für einige Kunden, so, also einige Firmen. Mhm. Und unter diesen Kunden ist auch jemand bei, der halt eben mit Telefontex arbeitet. Mhm. Also davon kriege ich halt eben die Kundendateien und so weiter. Ja, eine Agentur. Ja, ganz genau. Und für den schreibe ich halt eben Zahlungserinnerungen, Mahnungen, ganzes Mahnwesen und so weiter. Also, und jetzt habe ich unter anderem halt eben eine Karteikarte bekommen, wo jemand drauf ist, der halt eben danach verlangt oder vielmehr da nachfragt, sprich Kindersex. Also er würde ganz gerne einen telefonischen Sex machen mit einer ziemlich jungen Stimme und so weiter. Mhm. Und so viel ich weiß, also ich habe mich da auch ein bisschen hintergehakt, so viel ich weiß, hat er auch nachgefragt, ob man da irgendwelche Adressen hat oder ob man da irgendwie jemanden hat. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, was das Verfahren angeht. Diese Firma, diese Telefonsexagentur, reicht solche Anfragen an dich weiter? Nein. Ich schreibe ganz einfach nur die Zahlungserinnerung und die Mahnung oder... Ja, das habe ich schon verstanden. Deswegen wundert es mich, dass so ein Wunsch da unter deinen Unterlagen auftaucht. Ja, also das wird auf der Karteikarte erfasst, halt eben... was für spezielle Wünsche oder vielmehr... Achso, das hast du so quasi während deiner Arbeit entdeckt, dass da so etwas gewünscht wird von einem Kunden. Ja, richtig. Also ja, so auch. Mhm. Ja. Ja, gut. Also da muss man jetzt unterscheiden, ob der... Nein, ich habe das schon angerufen, also selber. Also ich habe das nachrecherchiert und also ich dachte, das darf nicht wahr sein, dass er jetzt hier auf diese was angegeben hat. Als Wunsch, ob man nicht dafür sorgen könnte, dass eine ganz junge Stimme halt eben mit ihm... Das habe ich verstanden. Dieses wird ja nun leider Gottes, so wie ich das hier in der Sendung auch schon erfahren habe, oft gewünscht bei den Telefonsexagenturen, dass die Anbieterinnen dann so tun sollen, als seien sie ganz junge Mädchen. Ja, er hat aber konkret danach gefragt, halt eben, ob man da nicht irgendwelche Adressen wüsste, wo man sowas dann halt eben auch, ja, weiß ich jetzt nicht, ob jetzt praktizieren kann oder sonst was. Weil er wohl, ich habe heute Abend noch mit derjenigen telefoniert, die dieses Gespräch angenommen hat und er hat da schon ziemlich eindeutig gesagt, was für Absichten er da halt eben hat. Und ist klar, ich darf jetzt keinen Namen nennen und so weiter, aber ich habe die komplette Adresse hier. Falls die Adresse nicht stimmen sollte, ist auf jeden Fall der Anschluss, der stimmt. Also es ist jetzt, nochmal um es klarzustellen, das ist jemand, den du jetzt durch deine Arbeit entdeckt hast, der auf Kinder... Also für diese Agentur schreibe ich ganz einfach nur die Zahlungserinnerung. Genau, Warnung ganz genau. Und, so und dieser Mensch steht auf Kindersex. Ja. Er steht erstmal darauf, also dieses nicht nur über... Verbal, sondern höchstwahrscheinlich auch... Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ob er das nur in Anführungszeichen eine verbale Geschichte ist, was auch schon schlimm genug ist, finde ich. Wollte ich gerade sagen. Oder ob gegebenenfalls dahinter sich jemand verbirgt, der auch direkt an Kinder rangeht. Ne? Das ist die Frage und wahrscheinlich dann deine Sorge auch. Ne? Ja, das vermute ich eher. Und deine Sorge ist auch, vermute ich jetzt, ob du initiativ werden sollst, um vielleicht irgendwas Schlimmes zu verhindern. Ganz genau, ganz genau, ja. Ja. Also ich weiß wirklich nicht irgendwie. Mit wem hast du jetzt genau telefoniert? Jetzt wegen der Geschichte. Mit der Person, die das Telefonat angenommen hat. Mit einer Telefon-Sex-Anbieterin. Ganz genau. Ja, und was sagte die? Ja, hat das bestätigt, das, was ich vermutet habe. Dass er wirklich auch auf Kinder steht. Ganz genau. Und das also nicht nur jetzt verbal am Telefon, sondern auch ziemlich konkret nachgefragt hat, ob man da nicht irgendwelche Adressen wüsste oder sonst was. Ja, und als ich das gehört habe, halt eben, da sagte ich, ja, jetzt muss ich irgendwas unternehmen und ich weiß jetzt noch nicht was. Hast du den Eindruck, aufgrund des Gespräches mit der Telefonsex-Anbieterin, dass dieser Mann sich auch schon an Kindern vergangen hat? Darum geht's ja. Ja, weiß ich nicht. Hatte die Frau Sorge, dass er dieses eventuell tun könnte? Denke schon, ja. Also. Ja, also so wie es sich angehört hat oder vielmehr wie es geschildert hat, denke ich schon. Ich kann deine Sorge, sehr teilen. Und ich wäre da auch in also höchst aufmerksam. Und ich glaube, ich wäre geneigt dazu, mich mit einer Behörde in Verbindung zu setzen. Ja, wollte ich ja. Bloß, was soll ich Ihnen sagen? Das hast du mir auch gesagt. Das mehr kann man erstmal nicht machen. Ja, an welche Behörde soll ich mich melden? An die Polizei. An die, ja, gut. Wo? Jetzt hier in meinem Ort oder halt eben an der nächsten Dienststelle oder halt eben in dem Ort, die dafür zuständig ist? Das ist erstmal wurscht. Ja, das sagst du, Jürgen. Ich habe dich schon Schoten erlebt. Also ich bin nicht zuständig, ich verbinde sie weiter, ich stelle weiter um oder dann melden sie sich ans Jugendamt oder an was weiß ich. Ja gut, das ist jetzt alles hypothetisch. Jetzt geht es erstmal darum, wir wollen natürlich auch vorsichtig sein, wir wollen auch niemandem Unrecht tun. Und sehr schnell ist jemand abgestempelt halt in dieser Ecke. Ne? Ja. Aber dennoch finde ich, dass höchste Vorsicht geboten ist. Ja, ganz genau. Und ich finde es auch gut, dass du da so sorgfältig rangegangen bist. Und wenn du dich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung setzt, gehe ich mal davon aus, dass das auch seinen Weg nimmt. Wenn dieses nicht der Fall wäre, sollten wir beide uns hier in der Öffentlichkeit darüber nochmal unterhalten, finde ich. Ja? Sollen wir mal so verbleiben? Ja, also. Ja, jetzt weiß ich immer noch nicht. Also meinst du jetzt, also wenn ich mich an die Dienststelle, die hier in meinem Ort zuständig ist? Ja. Also das finde ich jetzt völlig wurscht, an welche Dienststelle ich wende dich an eine Dienststelle der Polizei. Ja. Wenn du wirklich die begründete Sorge hast oder den Verdacht, dass da irgendwie was mit Kindesmissbrauch im Spiel ist, dann musst du das machen, dann bist du moralisch dazu verpflichtet. Ja, klar, natürlich. Auf jeden Fall. Deswegen versuche diesen Weg über die deine nächste Dienststelle. Ja. Du bist da so zögerlich, verstehe ich gar nicht, mein Gott. Also das nur in Hamburg machst du oder in Berlin? Es geht ja erstmal darum, ja, dass... Ich hab unheimlich schlechte Erfahrungen gemacht, so sprich mit irgendwas weitergeleitet an den Beamten. Natürlich gibt es da viel, viel. Sonst was. Klar, mit Sicherheit. Aber dieses Problem können wir jetzt nicht auch noch theoretisch erstmal erörtern. Tu es erstmal und wenn das dann nicht funktioniert, dann kann man weitersehen. Ja. Ja? Markus, okay. Das ist meine Meinung. Ja, okay. Okay? Alles klar. Und wenn da irgendwelche Komplikationen auftreten, bitte wende dich nochmal an uns. Ja? Ja, okay. Okay, tschüss. Ich danke dir. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich Thomas und er ist 27. Ja, hallo Jürgen. Guten Morgen. So, ja, zu diesem unschönen Thema, zum etwas schöneren hoffe ich. Ja. Und zwar, ich habe folgendes Problem mit meiner Freundin, mit der ich jetzt 7,5 Jahre zusammen bin. Im Sommer werden es 8. Und sie möchte mich unbedingt heiraten. 8 Jahre, da warst du 19 Jahre alt. Richtig. Also eine Jugendliebe ist das fast. Man könnte es so sagen, auf jeden Fall. Und ist eine sehr lange Zeit, ne? 8 Jahre mit jemandem zusammen. Es hat uns auch vorher niemand, auch nur einer, 3 Monate gegeben, aber ne, nun, ja. Totgesagter Leben länger. So, jetzt will sie heiraten. Ja, schon seit etwas längerer Zeit, seit ungefähr 3 Jahren schon. Mhm. Und bis jetzt konnte ich mich da erfolgreich vordrücken, möchte ich mal sagen. Nee, weil ich sehe es nicht ein. Ja. Natürlich, irgendwo die Liebe ist natürlich geblieben, klar, sonst würde man niemanden heiraten. Ja. Aber ich denke mir, für eine Liebe braucht man keinen so einen Zettel, wo dann draufsteht, sie heißt hier so und so. Ja. Also das sehe ich nicht ein. Sehe ich exakt genauso. Mir ist das auch bis heute unbegreiflich, warum man das tut. Aber es gibt natürlich viele Leute, für die das eine symbolische Bedeutung hat. Das muss man respektieren. Schwierig ist es natürlich jetzt, wenn ihr beide da vollkommen andere Auffassung seid, ne? Wenn ihr so nah beieinander seid. Und es geht ja um euch beide, um eure Zukunft. Wie wichtig, warum ist ihr das denn so wichtig? Ihr redet sich ja viel darüber. Was hat sie dir erzählt? Ja, ich klebe sie mir gerade. Dann kannst du es dir mal gerade selber. Ist sie da? Ja, wunderbar. Hi, Domian. Ja. Ich bin die Maggie. Maggie. Maggie, die will heiraten. Ja, klar. Ja, es geht mir erstmal irgendwo darum, erstmal, natürlich, ich liebe ihn und das ja nun auch schon seit einer recht langen Zeit. Also ja. Es ist nicht irgendwo eine Eintagsfliege oder was. Ne? Aber du würdest ihn ja nicht mehr lieben, wenn du nun den Trauschein hast. Nein, das ist richtig, aber es geht ja dann auch um, zukünftige Sachen, ne? Zum Beispiel? Wie man dann zum Beispiel so sagt, ich bin inzwischen 28, wenn er mir in 15 Jahren von der Fahne geht, mit irgendeiner 20-jährigen Schnecke, dann habe ich die ganze Zeit wirklich... Hast du dich umsonst? ...seine Socken gewaschen und Essen gekocht. Und so kriege ich wenigstens ein bisschen von seiner Rente hinterher. Also du siehst das dann schon sehr pragmatisch, ne? Ja, irgendwo sehe ich es ja auch sehr praktisch. Und ich denke mal, ich finde nicht unbedingt, dass es egoistisch ist, daran zu denken. Nein, das ist... Und ich denke, es ist auch ein Teil von Ehrlichkeit. Ja, also das ist ein Argument, dem ich mich gar nicht so entwinden kann. Also wenn man das so sehen will, dann... Okay, du willst also nicht 20 Jahre umsonst deine Socken gewaschen haben, ne? Kann ich verstehen. Was gibt's noch? Ja, wie gesagt, ich liebe ihn halt und ich möchte irgendwo, so einen kleinen Höhepunkt da reinbringen. Ich will jetzt nicht unbedingt eine wüste, wilde Party machen, sondern halt was ganz Ausgefallenes, Romantisches, nur für uns zwei. Ja, wollt ihr auch kirchlich werden? Nein, das war so mit 16 war das mal ein Thema für mich. Aber es soll auf jeden Fall eine große Hochzeit sein? Nein, keine große Hochzeit. Aber irgendwas Besonderes? Ja, nur was für mich und ihn. Mhm. Also da braucht meinetwegen nicht mehr anwesend sein als die Trauzeugen, die halt unbedingt dafür erforderlich sind. Ist es so, Maggie, dass eure Liebe, die ja nur auch schon alt ist, sage ich mal, und älter nach so vielen Jahren, also so alt noch nicht, aber kann es sein, dass es auch sich so ein bisschen abgeschwächt hat und du jetzt durch diese Heiratsaktion dann nochmal so den Wusch reinkriegen möchtest? Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ich sag mal so, es ist klar, irgendwo kommt in alles ein bisschen Alltag rein. Ne? Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass es unbedingt langweilig geworden ist. Kann ich so von mir aus nicht sagen. Also wenn das nämlich der Fall wäre, ich glaube, dann wäre eine Ehe ein falsches Rezept. Weil das hält ein paar Monate an, dann geht der alte Trott wieder weiter. Ne? Das ist Augenwischerei, glaube ich, wenn man sich das vormacht, dass man dadurch einen neuen Impuls bekommt, glaube ich. Gibt es sicher auch Gegenbeispiele, aber... Ja, das sehe ich also auch so. Nein, nur, wie gesagt, das ist für mich irgendwo, halt so das Stückchen Sicherheit auch in Richtung Zukunft. Wie sieht's denn aus mit, wollt ihr Kinder haben? Geplant ist da bisher nichts, nein. Mhm. Und diese ganzen steuerlichen Sachen, die man immer gerne anführt, die sind auch nicht so gravierend. Wir verdienen beide. Von daher käme das wahrscheinlich so plus minus null. Mhm. Also ich habe verstanden. Einmal nicht so lange umsonst Socken waschen und eine schöne romantische Feier, wie auch immer im kleinen Kreis. Das ist dir wichtig. Ja, das ist mir wichtig. So, jetzt muss ich den Lover nochmal haben. Gib ihn mir mal. Der Lover hieß Thomas, macht aber nicht. Thomas. Du merkst, die Argumentationslage ist irgendwo von Maggie recht dünnschichtig. Ja, ich meine, sie denkt pragmatisch, ne? Sie will ihre Absicherung haben. Kannst du das verstehen? Ja, nun, für mich ist es relativ unverständlich, weil sie hat auch mal gearbeitet und mein Gott, wir sind also 27. Wenn wir mal unsere Rente kriegen, was bis dahin ist, ich denke mir, über sowas nachzudenken, wäre irgendwo recht platonisch gesehen. Tut ja das so ein bisschen weh, wenn sie das sagt? Das ist ja nun wirklich Das tut mir weh, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe gerade so gelacht, aber wenn ich mich in dich versetze, also ich würde da so ein bisschen zusammenzucken. Nee, es tut mir, das habe ich ja auch schon gesagt, ich sag, du bist auch toll, ich sag, du denkst dann an deine Rente, Gründe aufzuführen, ne, dass ich dann irgendwo sage, du hast sowas am Schädel. Ja, ja. Jetzt überspitzt gesagt, das versteht sie auch wiederum nicht. Letztendlich gebe ich natürlich zu, dass ich natürlich auch Schiss davor habe, das hat sie auch immer wieder gesagt. Warum hast du Schiss? Heiraten, das ist also meine persönliche Überzeugung, tut man nur einmal. Mhm. Und das ist alles eine ganz schön endgültige Sache, sag ich mal. Du hast Angst, dann im Käfig zu sitzen. Im Käfig bei Maggie. Na nun, ich sag mal so, dafür ist man lange genug zusammen, um das abzuschätzen können. Was sagst du denn zu Ihrem Argument von wegen der Romantik? Also auch nochmal so eine schöne Feier, irgendwas ganz Besonderes, weiß ich, irgendwo verreisen mit den Trauzeugen oder irgendwas Nettes. Was ist das? Man muss dabei sagen, ich bin nicht der allerromantischste Typ. Mhm. Ich habe für sowas relativ wenig Verständnis. Kannst du gut darauf verzichten? Ein schöner Urlaub ist auch. Ich bin der Typ, wie die Frauen sich immer dann wünschen, von wegen ganz in Weiß und tralala. Ich kann sowas nicht. Oh. Ich weiß nicht, ich bin für so eine Argumentationslage nicht unbedingt offen. Also kommt auch nicht an. Wie würdest du denn so den Level der Liebe zu Maggie beschreiben, derzeit im Moment? Jetzt ist es ein bisschen blöd, weil sie daneben sitzt, aber tu mal so, als würde sie nicht zuhören. Nein, sie hört jetzt auf. Ich denke, natürlich gibt es in jeder Beziehung Höhen und Tiefen. Mhm. Und es ist momentan natürlich wirklich so, dass man sagen kann, es ist Alltag, kann man sagen, ne? Klar, wir sind momentan dabei, uns was aufzubauen durch ein Haus und alle solche Sachen da, man kann natürlich nicht dann erwarten, dass es dann so sprudelt wie in einer von den ersten zwei Wochen. Das ist natürlich dann also, irgendwo. Dir ist die ganze Aktion suspekt und es gibt da auch nichts, was dir so ein bisschen angenehm erscheint, ne? Bei der Vorstellung verheiratet zu sein. Ja, es gibt eine Sache, die erscheint mir schon angenehm, wenn sie mit meinem Nachnamen unterschreiben würde. Würde mir alles schon. Naja, aber das wäre auch für mich das Einzige, weil es wirklich, eben wurde die steuerliche Seite angesprochen, es hat ja wirklich keinen Nutzen. Im Gegenteil, es bringt ja keinen was. Thomas, jetzt gib mir die Maggie nochmal. Ja, die will ich sowieso nochmal. Ich werde jetzt ein abschließendes Wort sprechen. Ja, ist gut. Maggie, ich glaube, es ist nicht gut, wenn man jemanden in so etwas hineindrängt. Wenn ihr beide euch gut miteinander versteht und auch ihr habt schon tolle Zeiten hinter euch und wirklich gut miteinander leben könnt, dann macht das doch erstmal eine Weile weiter. Es läuft euch doch nicht weg. Vielleicht sieht er es in 5 Jahren auch ganz anders. Es gibt doch keinen Grund, jetzt zu heiraten. Wartet doch mal ein bisschen, weil wenn du ihn da reindrückst und er fühlt sich da so unwohl bei, ist es nicht in Ordnung, glaube ich. Vielleicht macht ihr euch dann mehr kaputt, als ihr jetzt euch aufgebaut habt. Das ist vielleicht richtig, aber andererseits, weißt du, hatte er letztes Jahr eine recht unangenehme Verletzung, ne? Mhm. Und da hat er im Krankenhaus gelegen und ich bin jeden Tag 60 Kilometer zu diesem Krankenhaus hingefahren. Mhm. Jeden Tag. Und er fand das wirklich ganz toll. Ja. Und hat mir dann auch noch gesagt, wie toll er das fände und dass er mich ja auch so doll lieben würde. Mhm. Und hat es mir auch versprochen, dass er mich in der allernächsten Zeit heiraten und würde. Und das hat er jetzt nicht eingelöst. Und nein, das hat er nicht getan. Und ich bin darüber sehr erbost. Ich glaube, Maggie, das können wir jetzt nicht mehr wir können es jetzt im Rahmen dieser Sendung nicht schlichten. Ich würde nur intuitiv dazu raten, wenn er sich wirklich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, noch ein bisschen zu warten. Wenn man zusammen heiratet und 2 Tage später ist das, und meine 2 Tage nicht gerade, aber etwas später ist das dann vorbei. Ja, eben. Denk noch mal ein bisschen drüber nach. Und je nachdem, wie ihr euch entschieden habt, will ich noch mal mit euch reden. Okay? Alles klar. Alles okay, Domian. Tschüss. Ciao. Roland ist dran, der ist 30. Ja, Domian, grüß dich. Hi. Erstmal möchte ich dir sagen, deine Sendung ist Urspitze. Also, ich danke dir. Wirklich, super. Und mir geht's eigentlich um ein bisschen nicht mehr so ein lustiges Thema. Ja. Und zwar geht's mir darum, es hätte eigentlich am Mittwoch mehr reingepasst, das Thema. Und zwar, da hattest du das Thema traumatische Ereignisse. Ja, das war Dienstag, und, ja. Ich arbeite bei der Bahn. Mhm. Und letztes Jahr hatten wir in 3 Wochen 3 Selbstmörder bei uns gehabt. Oh. Und was machst du bei der Bahn? Ich arbeite auf dem Stellwerk. Ja. Und das... Und die Selbstmörder haben sich so klassisch vor den Zug geschmissen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, die haben sich, also eine war die war ganz schlimm, die ist bei meinem Freund zum Beispiel, also der hat mit mir Schicht gehabt und dieses Stellwerk ist auf dem gleichen Bahnhof und das kann ich aber selber auch einsehen, weil da hat die sich, also das Stellwerk hat noch eine Schranke und da hat ihr Auto abgestellt, hat die Türen offen gelassen und ist noch rausgegangen. Und mein Kumpel, der hat das noch gesehen, hat sich gedacht, naja, so manche Leute, die gucken dann, wann der Zug kommt oder sonst was, weiß. Mhm. Also da denkt man sich bei ihm nichts. Ja. Und die war auf immer verschwunden gewesen. Und wie sich später herausstellte, hat die nachher unterm Stellwerk gestanden. Mhm. Und so ungefähr, also wir hatten eine Ausfahrt nach von einem Eilzug und so ungefähr. Und der Eilzug hat sie dann erfasst? Fünf Meter vorher, hat sich dann auf die Schiene geschmissen, aber auch so, dass sie genau gezweiteilt wurde. Mhm. Ja. Habt ihr sie dann gefunden? Ja, das ist ja direkt vorm Stellwerk. Ja, du hast sie gesehen auch? Ich habe sie auch gesehen und mein Kumpel, der hat ganz genau mitgekriegt, wie das alles passiert, wie sie vorgelaufen ist. Also er hat sogar den Vorgang hat er auch gesehen. Ja. Und du hast hinterher die zerstörte Leiche gesehen. Ja, und ich hab mich dann nachher mit meinem Kumpel unterhalten. Also dadurch habe ich ja bloß erfahren, denn nachher, wie es nachher richtig vor sich ging und so. Und also es gab es mehrere Ereignisse dieser Art in der letzten Zeit bei euch. So drastisch, dass du immer direkt auch Augenzeuge warst? Na, also nicht immer Augenzeuge. Mhm. Also man muss sagen, die meisten Selbstmörder machen das auf der Strecke. Mhm, ja. Also kann nicht ich direkt im Bahnhof. Gut vorstellen, das ist ja nur was ganz Schlimmes, was du gerade geschildert hast. Und wenn man dann auch noch so etwas hinterher dann sieht. Wie hast du da reagiert, als du dann davor standst oder aus eurem Häuschen darunter geguckt hast? Ja, also ich muss dir sagen, die ersten drei Wochen ging es mir so, dass ich auf mein Stellwerk, weil ich habe auch Schranken da und so, und dass ich die ersten drei Wochen nur nachgeschaut habe, ob da nicht einer ist, der sich auffällig verhält. Ja? Also das geht mir heute noch so, wenn einer wirklich auffällig ist, den schaue ich den nur noch an. Also du kannst dir mal vorstellen, dass das so ein schlimmes Bild, wenn ein Mensch gezweiteilt ist. Ich vermute in der Mitte, ne? Genau in der Mitte. So. Genau in der Mitte. Ja. Also genau rum Po. Ja. Das ist doch auch ein Bild, was man wahrscheinlich nie vergisst, ne? Na? Und vor allen Dingen, was für mich noch viel schlimmer ist, dass Leute, wenn jetzt zum Beispiel Halbschranken sind, wenn die geschlossen sind, über die Halbschranke fahren mit Autos oder sonst was. Oder, wie ich es habe, zum Beispiel, ich habe eine fernüberwachte Schranke, das heißt, die ist monitorüberwacht. Ne? Und ich sehe das, dass Eltern mit ihren Kindern über die geschlossene Schranke drüber laufen. Noch schnell rüberzukommen. Ja, um noch schnell rüberzukommen. Du sagtest gerade, es hätte besser gepasst zum Thema traumatische Erlebnisse. Hat dir dieses ein traumatisches, ist das für dich ein traumatisches Erlebnis? Geht dir das oft und viel nach? Also ich muss ehrlich sagen, man muss dazu sagen, dadurch, dass ich mit meinem Kumpel danach gesprochen habe, und er mit mir, ist es eigentlich so gekommen, dass wir das eigentlich gut verkraftet haben danach. Und es gibt auch nicht irgendwie so ein Gefühl damit, dass ihr denkt, ja, wir hätten irgendwas machen müssen. Das ist ja das ewige Schlimme. Zum Beispiel mein Freund, der sagte dann gleich, ja, vielleicht hätte ich noch was machen können. Ich sage, na, da hättest du ja nichts machen können. Genau, ja. Der Zug, der war ungefähr 5 Meter vor der Schranke und da ist die vorgesprungen. Ja, völlig. Was hättest du denn da machen können? Gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Menschen sich im Jahr an der Bahn oder mit der Bahn umbringen? Weißt du das? Du, das weiß ich nicht so, aber bei uns ist es so durchschnittlich, sagen wir mal 1-2 Mann auf einer Strecke im Jahr, die sich mutwillig, selbstmörderisch vor dem Zug werfen. Aber dennoch ist es dann gut, dass du das für dich jetzt irgendwie geregelt hast und du nicht da ständig unter Angstträumen leidest. Ja, ich finde das auch gut. Aber ich finde das total bescheuert, dass nämlich Leute das rausprovozieren. Ja, natürlich, ja. Dieses Dings. Die denken nämlich, ja, da können sie ja noch das Signal zurücknehmen und können sie das machen. Und husch noch drüber. Sehen wir das nun? Ja. Dann auf die Bahn denn schimpfen. Roland, ich danke für deinen Anruf und auch für den Warnhinweis. Das ist natürlich sehr, sehr berechtigt, vor allen Dingen dann, wenn auch noch Kinder mit im Spiel sind. Alles Gute. Tschüss, Roland. Okay, ciao. Servus. Gisela, 45. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Domian. Dein Thema. Das ist ganz eigenartig. Ich habe den Fernseher leise und ich sehe dich und das ist immer wie so ein Echo. Und Man wird wirklich süchtig durch deine Sendung da. Seit einem halben Jahr, schlimm. Okay. Ich habe ein Thema. Mhm. Und zwar, wie gingst du mit deinem Stimmbruch um? Lustig, was für ein schönes Thema. Wie ging ich mit meinem Stimmbruch um? Ja. Kannst du dich da noch erinnern? Ja, ich kann mich insofern gut daran erinnern, weil ich so mit 11 und 12 angefangen habe, darüber nachzudenken, weil alle Leute erzählten, na komm, Pubertät und Stimmbruch, und ich konnte nicht verstehen, was ist Stimmbruch, bricht da die Stimme zusammen? Aha. Und ich bin ja die Generation von Heintje. Heintje kennst du ja auch, ne? Ja, klar. Mama, ne? Und ich baue ja ein Schloss. Und als Heintje ganz berühmt war und Mama sang und so etwas, Heintje Bombaichi, konnte ich genau wie Heintje, dann sage ich jetzt mal so fast so, singen. Ich sang immer bei den Schallplatten mit. Und da habe ich gedacht, wer weiß, was jetzt passiert, wenn du in Stimmbruch kommst. Ja. Ich habe das nie richtig bemerkt. Das ging ganz, ganz... Bei dir ging das ganz brutal. Gleich tief oder wie? Nein, es ging ganz langsam. Es ging ganz sanft in eine höhere Stimmlage über. Ich habe nie so eine Krächzstimme gehabt, wie manche Jungs das so mit 14. Ja, war. Eben. Und mein Sohnemann, der kippt immer so um mit der Stimme, weißt du? Und ich muss da immer lachen. Nein, du darfst nicht lachen, da verunsicherst du ihn. Ja, ich weiß. Aber er singt so gern. Ich habe den ganzen Tag das Radio an, weißt du? Ja. Und dann kommt so DJ Bobo oder was. Ja. Und er singt dann wieder so, mein Gott, versuch's mit Pfeifen. Und das hört sich genauso blöd an. Und ich muss da immer lachen. Und wie verhalte ich mich denn da? Ich hatte nur eine Schwester. Ich kenne mich da nicht aus. Und die Schulkameraden, die einen, weißt du, die waren gleich. Ich glaube, dass die deinen Sohn... Und die anderen sprechen noch hoch, ne? Ja. Und der Christoph ist so genau da mitten, so in der Mitte drinnen. Ne? Und also, der kippt immer so. Du kannst ja mal schmunzeln, aber lach ihn nicht aus. Ich glaube, dass man gerade in dem Alter sehr empfänglich ist und auch ganz schnell verunsichert ist. Und das ist eine blöde Zeit. Gar nicht reagieren. Also der verscheißert mich ja auch oft, ne? Das ist ein blödes Alter, wirklich. Der ist auch so schlagfertig jetzt gerade, was er eigentlich früher gar nicht war. Mhm. Und wenn ich was sage, kommt sofort irgendwie eine Retourkutsche. Ja, dann soll er dir ein bisschen überfordert. Dann soll er dir ordentlich Zunder zurückgeben, wenn du ihn auslachst. Ja, macht er ja nun auch, ne? Und er ist dann auch so groß wie ich jetzt. Weißt du, mit 13, 1,69 Meter, Schuhgröße 43. Weißt du, ich habe wie so einen Erwachsenen vor mir. Und ganz schnell, ne? Aber behandeln tut das, weißt du, einerseits ist ein Baby, der geknuddelt werden möchte, und auf der anderen Seite will er auch ein Mann sein. Ja, klar, das ist. Und ich habe da echt ein Problem, ne? Und ich habe aber keine Vergleichsmöglichkeiten, weil die Jungs total verschieden sind. Ja, also ich kann dir, wie gesagt, aus meinem Leben dann nichts sagen, weil das ganz allmählich ineinander überfloss. Aber bei dir ging das allmählich. Ja, das merkte man gar nicht so. Aber mach dich nicht lustig über ihn. Ich glaube, das ist erstmal primär eine gute Regel. Es war auch für mich auch eine Scheißzeit, so zwischen 13 und 16. Ja. Dieses ganze... 16. Bis 16. Ja, so bis 16. Oh, also, nach 3 Jahren. Ja, vielleicht ist es bei, bei jedem ja anders. Ne? Also... sei Zeugin, wie da vielleicht ein toller Mann heranwächst, aber verlache ihn nicht. Warte, er ist ein hübsch und alles, aber Mädels interessiert er sich zum Beispiel auch nicht. Ja, kommt vielleicht noch. Oder vielleicht interessiert er sich irgendwann für Jungs. Das war vor 2 Jahren. Ja, weiß ich nicht. Nein, ich will nicht sagen. Man ist Schwester, ist lesbisch, man, kein Problem. Ich habe damit, ich könnte damit umgehen, ne? Ja. Also geh respektvoll mit deinem Sohn um, Gisela. Einfach respektvoll und dann einfach das nicht so bemerken, genau, oder wie? Ja, genau so würde ich es machen. Einfach tolerieren und nicht lachen und das ernst nehmen einfach. Viel Erfolg dabei. Wow. Tschüss, Gisela. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Oliver ist dran, der ist 17. Ja, hallo, hier ist Oliver. Ja. Also mein Thema ist die falsche Berufswahl. Mit 17 schon? Ja. Ja, das heißt schon, ja. Ja gut, nicht, ja, Beruf, Lehre, Ausbildung, ja, klar, wie du willst. Und zwar, ich wollte eigentlich nach meiner Schule Hotelkaufmann lernen, ja. Und habe halt da auf Anhieb nicht so schnell was bekommen und dann wurde in dem Betrieb, in dem mein Vater arbeitet, eben eine Stelle als Kfz-Mechaniker frei. Ja. Also als Lehrling. Und die wurde mir dann so mehr oder weniger aufgeschwätzt. Und ja. Das ist natürlich ein ganz anderes Metier dann, ne? Ja, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und ich irgendwie so als Ausweichmöglichkeit kam das für mich irgendwie nie in Frage. Ich habe es mir halt irgendwann aufschwätzen lassen. Und hast es gemacht? Ja. Das ist ja der Scheiß. Bist du fertig mit der Lehre? Nee, ich bin jetzt erst im ersten Jahr mal fertig. Wann bist du fertig? Jetzt habe ich erst das erste Jahr rum. Du hast ein Jahr erst rum, ne? Ja. Und fühlst dich richtig unwohl. Ja, es ist irgendwie scheiße. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen. Ich habe keine Lust, arbeiten zu gehen. Das ist irgendwie nicht so. Autos interessieren dich überhaupt nicht? Doch, sie interessieren mich schon. Aber mehr, wenn du sie fahren kannst. Ja, das auch. Mich interessiert auch der Motor und so ein Scheiß. Mhm. Aber irgendwie... Als Beruf kann ich es mir nicht vorstellen. Wenn ich mir die alten Säcke bei uns angucke, die da mit 60 noch an Autos rumschrauben, da habe ich irgendwie keine Lust dazu, 60 auch noch da zu stehen und an Autos rumzuschrauben. Also, Traum ist nach wie vor das Hotel. Ja, oder Fahrlehrer. Das ist oder eben, Fahrlehrer. Ja, das ist wieder was. Wobei, wenn du Fahrlehrer werden möchtest, ist doch eigentlich deine jetzige Ausbildung eine hervorragende Grundlage. Ja, schon. Finde ich ja. Aber das mit dem Fahrlehrer, das ist ja ziemlich utopisch, weil das schweineteuer ist. Das kostet so zwischen 60.000 und 70.000 Mark die Ausbildung. Und die denn gerade kam mir die Idee, du sollst auf jeden Fall diese Ausbildung fertig machen. Und dann, wenn dein Traum Fahrlehrer ist, danach dann eine Ausbildung als Fahrlehrer machen. Hm. Ist natürlich jetzt schwierig, wenn du sagst, dass das so teuer ist. Aber so diese Kombination finde ich schon interessant. Ja, ich war ja auch schon mal am Überlegen, ob ich das Geld nicht sparen soll und zur Bundeswehr gehe für 4 oder 8 Jahre genau, und dann dort mache. Aber genau, du bist ja super jung noch. Ja, aber du musst ja nicht sofort den Fahrlehrerschein danach. Ich weiß gar nicht, wie alt man sein muss, um Fahrlehrer zu sein. Wahrscheinlich auch, gibt es ein Mindestalter. Ne? Genau, auf jeden Fall braucht man eben alle Führerscheine und so. Ja, ich vermute mal, ich weiß nicht, man wird bestimmt mit 19 noch nicht Fahrlehrer sein können. Nee, das ist klar. Das heißt, du hättest durchaus noch Zeit, wirklich Geld dir anzusparen, wenn das wirklich dein Traum ist. Das musst du aber für dich entscheiden. Oder ist dein Traum das Hotelgewerbe? Ja, beides irgendwie. Ich kann mich irgendwie in beiden Berufen vorstellen. Ist das denn, Oliver, so schlimm, dass dir die nächsten Jahre der Lehrzeit wirklich ein Grauen sind, die Vorstellung? Ja, schon. Ja? Das ist ja jetzt schon ein ziemlicher Grauen. Weil nun gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man auch eine Lehre, das ist zwar nicht so sehr angesehen in unserer Gesellschaft, ich finde es aber vollkommen legitim, wenn jemand sagt, das ist nicht meine Sache, dass man es abbricht und eine neue Lehre anfängt. Hast du darüber nachgedacht? Ja, das habe ich auch schon probiert und es ist gerade so, momentan ist so der Zeitpunkt, wo ich das irgendwie meinen Eltern auch klar gemacht habe, dass ich das gern machen würde, aber mittlerweile ist es halt zu spät, weil wenn ich mich jetzt noch bewerbe, dann sind meine Chancen ziemlich gering, ja. Weil es gibt Hotelkaufmann, gibt sowieso ziemlich wenig Stellen und wenn ich dieses Jahr noch anfangen will, dann hätte ich mich vor einem Jahr schon bewerben müssen. Mhm. Gut, das musst du langfristig wahrscheinlich dann einfädeln, ne? Ja, es ist halt so, nach dem Jahr würde ich es noch machen, weil das war ja eh nur Vollzeitschule und halt immer, wenn ich frei hatte, arbeite. Also heißt das im Klartext, der Zug ist abgefahren, was die Hotelgeschichte angeht? Ja, so in etwa. Okay, dann bleibt ja dir fast gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ich zieh die jetzige Lehre durch und guck und orientiere mich dann neu um, wenn du die erstmal in der Tasche hast, dann kannst du ja vielleicht immer noch eine andere Lehre machen. Ja, wenn ich sie mal in der Tasche habe. Ja gut, habe. Aber irgendwas musst du ja machen. Du kannst ja jetzt nicht abbrechen und einfach auf der Straße liegen. Ja, das ist klar. Ja? Also entweder die Entscheidung doch noch versuchen, mit der Hotelgeschichte irgendwie aus dem Pötten zu kommen. Vielleicht erkundige dich, vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Möglichkeiten. Oder aber hierauf aufbauen und was anderes machen später. Oliver! Ja? Mehr, das sind die Fakten liegen auf dem Tisch. Oliver muss jetzt handeln, aber ganz schnell. Toi, toi, toi. Okay, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.32 Uhr, jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, von 1 Live und vom WDR Fernsehen. Heute Nacht offene Sendung. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Hier in der Sendung. Dann ruft an, wenn ihr Lust habt. 0130 29 11 und ihr könnt faxen unter 0130 11 51 22. Herzlich willkommen. Jetzt Bernhard, der 17. Ja, hallo. Hi Bernhard. Hi. Dein Thema. Also, ich und ein paar Kumpels, wir knacken Autos. Aha. Und fahren dann damit rum. Meistens auf Drogen, Haschisch oder so. Aha. Und dann? Ja, und dann haben wir halt den Kick erstmal. Mhm. Und dann setzen wir das Teil in den Graben oder so. Mhm. Oder bauen sonst irgendwelche Scheiße, fahren dicht auf oder so. Ja. Einen Führerschein hast du natürlich nicht. Ich habe keinen Führerschein. 17, ja. Wie oft kommt das vor? Ja, ziemlich oft bis jetzt schon. Wie viel Mal? 400 Mal. 400 Mal? Ja. Seit wann, seit wann läuft das? 4 Jahren oder 5 ungefähr. Seit 4 Jahren? Mit 14 angefangen? Ja. 13? 13, ja, ja. Ich bin total aufgeregt, ey. Egal. Du sagst das so, als fändest du das super cool. Nicht unbedingt super cool, weil das Leben ist so ziemlich scheiße und ich hab absolut keinen Bock mehr auf diesen ganzen Müll und so. Deswegen auch bei uns in der Clique. Wir leben in so einem kleinen Dorf und ist nichts los hier und so. Und wir haben alle Lehren abgebrochen oder Schule. Ich wollte mal fragen, was machst du? Wenn du mal nicht Autos klaust und rumfährst und dir irgendwas reinziehst, was machst du? Zu Hause rum. Also Schule ist nichts, arbeiten ist auch nichts? Nein. Hast du mal eine Lehre angefangen? Ja, ich habe eine Lehre angefangen. Als was? Ich war als Tischler, aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt und... Warum nicht? Ich kam mit den Leuten nicht klar. Mhm. Chef und... So. Hat dir die Arbeit Spaß gemacht? Die Arbeit direkt schon. Weil war das dein, wolltest du das, war das dein Wunsch, Tischler? Nö, war nicht mein Wunsch, aber ich, irgendwas musste ich ja machen. Ich habe mich beworben und, weil das ist hier so auf dem Dorf, du kannst ruhig die Schule abbrechen und kannst dann trotzdem was machen. Dann hast du dich mit den Leuten angelegt und das war's dann? Ich habe mich nicht mit denen angelegt. Aber die haben sich mit dir angelegt? Das auch nicht direkt, aber weißt du, ich habe da im Grunde auf diesen ganzen Kommunikationsquatsch und so keinen Bock drauf. Ich kann nicht so mit Leuten direkt, ich kann nicht reden mit denen und so. Lebst du, ich finde, dass du gut reden kannst. Ja? Ja. Lebst du zu Hause noch? Ich lebe zu Hause, ja. Was, deine Eltern kriegen das doch irgendwie mit, was du machst, oder? Nee. Nee? Ich habe bloß noch einen Vater. Was, treibt der dich nicht irgendwo hin, dass du arbeitest? Der füttert dich durch, oder wie? Ja, ja sicher. Und er versucht auch, dass ich was mache. Mhm. Das Geld für die Drogen, wo kriegst du das her? Doch, du, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ihr klaut? Wir klauen, ja. Wie viel seid ihr? 6. Mhm. In all der Zeit nicht ein einziges Mal erwischt worden? Bisher noch nicht. Mhm. Komischerweise. Mhm. Du, kann ich mal eben abgeben an meinen Freund? Der ist Sascha. Ist da auch einer da? Ja, der ist auch hier. Mhm. Der ist 18. Okay. Ja, hallo, hier ist der Sascha. Sascha, du gehörst mit zu der Gang. Ja, ich gehöre mit zu der Gang. Warum wolltest du jetzt gerade ans Telefon sofort? Nein, also ich meine, der Bernie, der ist ziemlich aufgeregt. Ich meine, der ist auch ziemlich bekannt in der ganzen Szene. Mhm. Und er will nicht so recht erkannt werden. Ich weiß nicht, okay, wie das bei euch so abläuft. Und du hast alles mitgehört, was wir gerade geredet haben. Ja. Ja. Im Grunde genommen... ist das bei dir so ähnlich? Du arbeitest auch nicht? Ja, ich habe eine Lehre angefangen als Kfz-Mechaniker. Mhm. Daher habe ich das so gelernt, wie man Autos aufknackt und wie das so alles funktioniert. Mhm. Aber die habe ich nach 2 Jahren habe ich die abgebrochen. Mhm. So, und du gehörst auch mit zu der Grundgang. Also die Zahl von 300-400 Brüchen ist durchaus realistisch. Ja, die ist realistisch. Mhm. Und du warst von Anfang an dabei. Ja. Mhm. Ihr habt natürlich absolut den Arsch offen, ne? Ist euch klar? Das ist klar, ja. Absolut klar, ne? Ja. Wieso habt ihr eigentlich angerufen hier? Ich meine, wir wollten mal darüber sprechen. Mhm. Wir hatten nie die Gelegenheit dazu. Mit unseren Eltern können wir nicht darüber sprechen. Mhm. Und ich habe gedacht, dass du vielleicht derjenige bist, mit dem wir da mal sprechen können. Wobei dir klar ist, was für eine Meinung ich da vertrete, ne? Ja. Ich kriegt ihr den Hals, wenn ihr mir mein Auto klauen würdet und das zu Schrott fahren würdet? Zum Beispiel. Ja. Ich kriegt ihr den Hals auch, wenn durch eure Fahrerei, dann auch nur unter Drogen, jemand zu Schaden kommt. Ihr fahrt jemanden tot, ihr fahrt ein Kind zum Krüppel oder irgend sowas. Es kann immer passieren. Es ist bis jetzt Gott sei Dank gut gegangen, aber es kann jedes Mal so passieren. Ja, ich meine... Dann ist dein ganzes Leben und euer ganzes Leben ist dann im Arsch. Unser Leben ist sowieso schon... Ach Quatsch, Mensch, ihr seid 17, 18 Jahre alt. Was, da ist euer Leben noch nicht vorbei, Mann. Wenn ihr euch so gehen lasst, ihr lasst euch gehen wie Waschlappen. Ihr geht den einfachsten Weg. Ihr arbeitet nicht, ihr hängt rum, ihr zieht euch Drogen rein, ihr knackt Autos, lasst ihr irgendwann im Wege liegen. Das ist keine Kunst, so zu leben. Eine Kunst und Männer leben anders. Die machen was aus ihrem Leben. Ja, ich meine, es macht Spaß, sagt der Benni schon. Ja, ich es meine, macht auch Spaß, wenn... Ich meine... Bernhard, wenn, du bist 18 Jahre alt. Hast du einen Schuss, wenn du sagst, es macht Spaß? Macht es dir auch wirklich noch Spaß, wenn du einen Menschen, wenn ihr einen Menschen zu Tode gebracht habt damit? Oder ein Kind? Also ich denke, wenn es passiert, dann ist es sowieso vorbei. Also ja, aber ich würde sagen, wenn es einmal passiert ist, ich glaube, dann ist bei mir auch Schluss. Ich versuche allmählich aus der Szene rauszukommen. Aber ja, aber du kannst, warte doch um Gottes Willen nicht so lange, bis es passiert ist. Du hast jetzt noch eine reale Chance, dir wirklich ein Leben aufzubauen. Wenn das aber erstmal passiert ist, sitzt du, weiß ich, wie viele Jahre im Knast. Oder ihr alle. Und dann? Ja, dann ist vorbei, ja gut. Ich meine, scheiß drauf, ist scheißegal. Ich meine, das ist wie eine Droge. Ich meine, man kommt nicht davon los. Weil, weißt du, das Schlimme daran ist, dass ihr nicht nur, das ist schon schlimm genug, wenn ihr euer Leben kaputt macht, aber ihr gefährdet massiv andere Menschen damit und macht das Leben von anderen Leuten kaputt. Das ist das Schlimme daran. Guck mal, da ist vielleicht jemand, der hat gespart für ein Auto. Ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber es gibt ja so Sachen, dass Leute sich, die nicht viel Geld haben, auf ein Auto sparen. So, und ihr Affen kommt dann dahin, knackt das Auto, fahrt es zu Schrott. Und fandet's noch geil. Na, wunderbar. Ja, ich meine, ist okay, dafür gibt's Versicherungen und was weiß ich und Vollkasko und was weiß ich wieder alles. Ja, aber dieses ganze Theater, ne, also, da brauchen wir ja nicht drüber zu diskutieren. Wie wär's denn, wenn du dir ein Auto zusammengespart hättest? Und das, dir würde sowas passieren. Du würdest doch wahnsinnig werden. Ich kann nicht schnell fahren, du. Was? Ach, Mann, ich spare nicht für ein Auto, ich fahr zu Schrott. Ja, toll. Aber es gibt Leute, die vielleicht auch noch anders drauf sind als ihr. So, jetzt, ist klar. Meine Meinung ist euch vollkommen klar. Ja, ich habe Respekt vor deiner Meinung. Bernhard, ihr habt nur eine einzige Chance, ein ordentliches Leben hinzukriegen, wenn ihr euch da selbst aus dem Sumpf, in dem ihr drinsteckt, rauszieht. Jetzt frage ich dich zuerst, was wäre denn eigentlich ein Traum von dir, ein Lebenstraum? Ich habe keinen Traum. Doch, denk mal nach. Wie würdest du gerne leben, wenn hier jetzt eine Zauberfee stehen würde und sagen, hier, du hast ein paar Wünsche frei. Vielleicht Familie gründen, Kinder haben. Aha. Aber dafür ist zu spät. Ja, mit 18. Doch. Familie haben und Kinder haben, da musst du dich aber anders aufführen. Und da musst du auch jetzt mit 18 mal anfangen, dein Leben zu verändern. Finde ich ein gutes Ziel. Ist eine tolle Sache, wenn man das im Kopf hat. Ich meine, ich komme aus dem Kaff. Und wenn wir Autos knacken, dann fahren wir in eine Großstadt mit Zug, was weiß ich. Mhm. Und bei uns im Kaff, das ist so, da... Wenn man einmal seinen Ruf weg hat, dann ist es auch so. Ich meine, ich bin bei uns im Kaff, da bin ich der Macker, der immer alles kaputt prügelt und was weiß ich. Bernhard, dann wäre vielleicht mein Problem. Ja, dann wäre vielleicht die allerbeste Lösung, aus diesem Kaff zu verschwinden und bau dir irgendwo anders, wenn es auch noch so hart ist, ein neues Leben auf. In dem Kaff funktioniert das nicht mehr, das ist mir klar, das geht nicht. Ja, das geht nicht mehr. Ich meine, und wenn du mit 30 vielleicht eine Frau und Kinder haben möchtest, jetzt gehst du an die 20 ran, da musst du jetzt mit anfangen. Da musst du jetzt arbeiten, lern was. Mach was. Mach was aus deinem Leben, Mensch. Ja. Schmeiß es nicht hin. Du schmeißt alles hin. Und denkst, es fällt vom Himmel, aber es fällt nichts vom Himmel. Da musst du was tun für. Ich meine, ich habe schon ziemlich viel hinter mir. Ich habe schon Überdosis, was weiß ich, habe schon einiges versucht. Mhm. Ja, mir ist der Ernst eurer Lebenssituation völlig klar. Ja. Völlig klar. Aber mir ist auch völlig klar, dass das nicht aussichtslos ist. Ja. Das könnt ihr euch einreden und euch gegenseitig daran aufgeilen. Ja, die Welt ist schlimm. Scheißwelt. Aber das ist, wie gesagt, keine dolle Sache, keine große Kunst. Ja. Ich meine, du machst weiter, komm, ey. So, ich meine, ach, Benni. Bernhard. Ich meine, du bist jetzt 18. Wie alt sind die anderen eigentlich? Die anderen sind 16 bis 20. Mhm. Also bist du so im Mittelfeld, ne? Ja. Mhm. Und ich erwarte eigentlich schon von jemandem, also da sind 2 Jahre schon eine ganze Menge, dass du da vielleicht ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl auch hast. Auch vielleicht für deine jüngeren Freunde. Und da ein bisschen, wenn du bist der Hauptmacker von euch? Kann man das sagen? Das ist Bernhard. Ich bin der Sascha. Sascha, du bist der Hauptmarker, ne? Nein, das ist Bernhard. Der Hauptmarker ist Bernhard. Ah ja. Egal. Ich glaube, dass wenn einer den Ausstieg macht, ist das schon mal ein Anfang. Mach du ihn. Ich habe schon alles versucht, das zu reduzieren, aber das ist wie eine Droge. Dieser Kick, das ist irgendwie so geil. Das ist ja so geil. Ich weiß es nicht. Wir drehen uns jetzt im Kreis. Ich habe dir ganz klar gesagt, was ich denke. Und ich mache da keinen Abstrich von dem, was ich gerade gesagt habe. Ja. Und wenn ihr überhaupt eine einzige Chance haben sollt und wollt, dann geht das nur über den Weg, radikal aufhören. Und geh aus dem Kaff raus und bau dir was Neues auf. So, jetzt grüßt den Benni. Ja. Und quatscht erstmal noch ein bisschen miteinander. Okay. Okay. Alles klar. Ciao. Danke, tschüss. Ja. Sven, 18 Jahre. Ja, hi Jürgen. Hi. Ja, hi. Ich habe eigentlich eine recht ulkige Geschichte, aha, die aber so ein bisschen zur Belastung wurde. Mhm. Und zwar geht es um Telefonsex, mhm, aber nicht um irgendeinen, sondern ich weiß nicht, ob du die kennst, diese 0130 Nummern. 130? Ja, für Girls kostenlos. Achso, du bist aber kein Girl. Nein, ich bin kein Girl. Aber es fing alles Silvester an, ja? Ja. Alles war Spaß, wir haben gesagt, gut, wir rufen da mal an. Ja. Ich verstelle meine Stimme, dann bin ich die Tanja. Aus Boston. Ja, hallo Tanja. Ja, hi. Verstell die Stimme mal bitte. Ja, hi, hier ist Tanja, selbst du? Aha, ja. Und ja gut, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ja. Auf jeden Fall am Telefon, das läuft dann ganz gut. Aha. Und die Männer glauben das auch, wirklich. Wie geht das denn? Da hast du gesagt, also ich bin Tanja. Und dann waren mehrere Leute in der Line, oder wie? Also, man kommt in den Computer rein. Mhm. Und dann wird man wohl vorgestellt. Ich weiß nicht, wie das dann für die Männer sich anhört. Mhm. Wird man vorgestellt und irgendwann heißt es dann, hey, hier ist ein heißer Feger für dich. Mhm. Ja, und dann fängt man an zu sprechen. Und du sprichst dann mit mehreren, oder wie geht das? Nee, immer nur mit einem. Und den hast du auch wirklich dann live gegenüber? Den habe ich live. Und du hattest dann live irgendeinen Mann? Ja. Und sehr lustig. Und dann, was hast du dann gesagt? Wie ging das? Erzähl. Ja, es kommt ganz drauf an, wie spät es war vor allem. Also wenn es noch früher am Abend ist. Ach, das ist mehrfach passiert? Ja, seit Silvester dauernd. Dauernd, ja. Erzähl uns die schönste Geschichte. Da gab es viele. Einer zum Beispiel hat aus dem Auto aus angerufen, mhm, und hätte fast einen Unfall gebaut. Er meinte zum Schluss auch noch, ja, du, ich habe mich in deine Stimme verliebt, lass uns treffen. Und er hat wirklich nicht gemerkt, dass ich ein Junge bin. Ich vermute aber mal, ich weiß, dass die ganz heißen Szenen, die laufen doch nicht über die Line, ne? Da gibt man doch dann die Privatnummer raus, oder wie läuft das? Nee, viele bleiben doch auf der Line. Und, aber da gibt es da nicht so eine Überwachung? Könnt ihr richtig Telefonsex an der Line machen? Ja. Ja. Also Tanja hat dann mit irgendwelchen Männern richtigen Sex gemacht? Ja. Echt? Hast du gemacht? Ja. Wie jetzt nicht die absoluten Details, aber wie hast du die Männer heiß gemacht? Ich habe mit ihnen einfach gesprochen. Ja. Und vor allem, ich habe sie immer gefragt, was wollt ihr? Mhm. Dann, ja, haben sie mir erzählt, was sie wollen. Mhm. Und ja, ich habe dann immer mitgespielt halt. Mhm. Und, ja, und hat meistens geklappt. Mhm. Und macht dir das denn selbst auch Spaß? Ja, aber auf einer anderen Ebene. Also nicht sexuelle Ebene, mhm, aber es ist so ein... Ja, kein Machtgefühl, aber es ist irgendwie so ein Triumph, ein kleiner. Mhm. Du bist nicht schwul? Nein. Nee. Also hast selbst da nichts von? Nein. Es macht schon Spaß, mhm, sich irgendwo so in die Frau hineinzuversetzen. Mhm. Und ich meine, zu diesem Zeitpunkt dann versuche ich auch so ein bisschen da mitzuspielen. Mhm. Ich bin immer noch ganz erstaunt, dass dieses auf der Line möglich sein soll. So, mhm, so ein richtiger knallhafter Sex. Das ist wirklich so. Ist möglich. Ja. Auch als, ja, also manchmal wurde auch sehr hart, aber dann habe ich auch ausgeklingt. Mhm. Aber ich habe mich auch echt gewundert, was da möglich ist. Mhm. Spielst du denn als Tanja, spielst du dann auch einen Orgasmus vor? Ja. Ja? Ja. Ach, wie gern würde ich das jetzt mal hören, aber lass mal stecken. Nee, es ist wirklich sehr unterhaltend. So, jetzt wollen wir mal die moralische Seite der ganzen Geschichte sehen. Ja, das ist es. Ne? Ja. Hast du nicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen? Die armen heterosexuellen Männer? Ja. Ne? Ja, manchmal schon. Mhm. Manchmal, also sind auch sehr unterschiedliche. Bei manchen sage ich mal, mein Gott, was hast du jetzt gemacht? Die sind ja auch ganz nett, ne? Also, ja, bei manchen auch, da habe ich schon, die wollten dann wirklich nur sprechen und haben mir dann auch erzählt, ach, ich bin geschieden und meine Firma ging jetzt pleite und dann habe ich auch versucht, wirklich mit denen ganz normal zu sprechen. Und dir gelingt es wirklich ganz straight, diese Rolle durchzuziehen? Ja, meistens. Also manche, die merken es dann doch. Ach, das gab's auch schon? Ja, gab's auch schon. Die meinten dann ja, hau ab, du Schwuchtel oder so. Mhm. Aber naja. Wie hoch ist die Trefferquote? Also anders gefragt, wie viel Mal bist du erwischt worden schon? Ach, 5 oder 6 Mal. Und aber telefoniert hast du schon? 100. 100 Mal. Also ja, ja, du kriegst dann wahrscheinlich auch Übungen darin mittlerweile. Ja, doch. Es wird ja immer besser mit der Zeit. Ja. Du solltest dich natürlich nach diesem Gespräch hier in der Sendung nie wieder mit Tanja melden. Ja, ich habe schon überlegt, ich glaube, ich muss mir einen neuen Namen jetzt suchen. Das wahrscheinlich bekommen jetzt alle Männer einen Schock, die mich jetzt hier hören, die mit mir schon mal telefoniert haben. Gab es dann auch schon mal die Situation, dass du, weil du jemanden wirklich okay fandst, weil das ein netter Typ war, freiwillig gesagt hast, hier, entschuldige bitte, das ist schon eine Verarsche. Ja, ja. Das gab's auch? Ja, ja. Und wie haben die darauf reagiert? Ja, also, ja, einer, der war dann halt sehr böse, aber der andere, der hat gesagt, ja gut, aber trotzdem danke, dass du mir zugehört hast. Und bla, ja, haben wir gesagt, ja gut, machen wir Schluss. Habe ich ihm noch Glück gewünscht. Also, das ist ja sehr reizend von dir. Also, es ist der, die Macht, die dich da reizt und das Verarschen, dass du das in der Hand hast. Ne? Ja, verarschen möchte ich das nicht nennen. Der ist aber verarscht. Ja gut, ja. Aber, ich sag mal, ich schade denen ja nicht. Naja. Das ist wohl eine Verarschung, aber jetzt nicht so böswillig. Ja. Sagen wir so. Willst du das weitermachen? Ja. Ich meine, Spaß macht das eigentlich schon. Ist es nicht oft, wenn man das so aufgemacht hat, wäre es mir dann auch langweilig irgendwann, oder? Nee, ich habe das schon mal 4 Stunden durchgehend gemacht. Echt? Ja. Also danach ist man zwar auch so ein bisschen erschöpft. Also du machst sexuell währenddessen dann aber an dir nichts, ne? Nee, nee. Nein, gar nicht. Das turnt dich eher ab. Ja, es interessiert mich eigentlich nicht. Ja. Das ist so, das spielt sich absolut nur in meinem Kopf ab dann. Machst du sonst auch noch irgendwelche andere Dinge in deiner Freizeit? Ja, das Komische oder das Lustige ist, ich bin Laienschauspieler. Und auf dieser Ebene kann ich mich wirklich total austoben. Das ist die beste Schauspielschule. Ja, wirklich. Ja. Da lernt man eine Menge. Ich hoffe, dass du jetzt auch, dass du jetzt nicht geschauspielert hast. Nee, jetzt diesmal nicht. Das war ganz echt jetzt. Ja. Also alle Männer, die bei diesen Lines anrufen, Vorsicht. Vorsicht vor Tanja. Vor Tanja oder ähnlichen jungen Mädchen, die so schön sprechen wie Oliver. Oliver, mach nochmal ein bisschen Mädchen. Bitte? Verabschiede dich erstmal als Mädchen von mir. Ja, okay, ich möchte dann alle mal grüßen und ich wünsche euch allen süße Träume. Und naja, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss, schöne Sendung übrigens. Ja, ciao. Danke, tschüss. Sabine, 18 Jahre. Hallo. Sabine. Na? Na? Ich hab, ja, was soll ich sagen, ein kleines Problem. Ja. Und zwar das Problem sind meine Eltern. Oh, das kann manchmal auch ein großes Problem sein, ne? Ja. Kann man sehen, wie man will. Erzähl, was ist los? Ja, also meine Mutter hat vor 3 Jahren mal geheiratet und mein Stiefvater ist Alkoholiker. Und meine Mutter hat auch angefangen mit dem Alkohol. Durch ihn? Durch ihn, ja. Und naja, also ich werde jetzt ständig verprügelt und so. Du wirst verprügelt? Ja, von meinem Stiefvater. Du wohnst zu Hause? Nee, ich wohne nicht mehr zu Hause. Ich wohne jetzt zurzeit bei meinem Freund. Und also ich musste einfach zu Hause raus, weil, also wenn der Macke da blau war, sag ich jetzt mal so, dann schmiss er mich die Treppen runter oder schmiss mich einfach gegen den Schrank oder so. Und dann musste ich auch irgendwas tun. Und ich meine, ich wollte dann auch schon zur Polizei. Ja. Und er hat dann immer gesagt, wenn du jetzt zur Polizei gehst, dann ist aus. Dann bringe ich dich um, dann passiert irgendwas und naja. Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du ja nicht machen. Ne? Naja. Und ja, ich wohne jetzt zwar bei meinem Freund und so. Seit wann wohnst du bei dem Freund? Ja, jetzt ungefähr 6 Wochen. Ist das eine Dauerlösung? Also erstmal können wir das so. Also für dich ist aber klar, dass du nicht mehr zurückgehst in das Elternhaus. Nee, das ist total klar. Also ich meine, ich weiß nur nicht, ob meine kleinen Geschwister da auch irgendwie verprügelt oder so. Ach, es gibt auch noch Geschwister. Ja. Wie viel? Die sind 2 Stück. Die sind 2 und 3 Jahre alt. So klein. Ja, und ich war mal bei meiner Mutter und dann meinte ich so, was ist denn mit den Lippen schon wieder? Und meinte sie so, ja, da ist gegen die Heizung gefallen und so. Naja, und dann der Ältere erzählt mir das dann natürlich gleich, ne? Dass er nicht gegen die Heizung gefallen ist, sondern dass der Vater ihn geschlagen hat. Nee, also ich sag dann so, der eine heißt dann, also, ne, und so. Und dann meinte ich, na, was hat der Vater schon wieder mit euch gemacht? Ja, und so, aber nicht erzählen und so. Ich sag, Papa hat euch gehauen. Er sagt, oh ja, Papa hat uns gehauen. So, und ich weiß dann, was er schon alles mit mir so gemacht hat. Du hast Angst auch um die Kleinen. Ja. Ja. Deine Mutter hält sich da völlig raus. Meine Mutter macht mit. Die macht mit. Und die schlägt die auch die Kinder? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie mich mit verprügelt. Dass sie was? Dass sie mich mit verprügelt. Das hat sie auch gemacht? Ja. Also bei meiner Mutter fliegen auch Gegenstände, sei es ein Blumentopf, sei es ein Messer, also da fliegen irgendwie Gegenstände, wenn sie immer wieder ihren Moralischen da kriegt. Hast du denn richtig ernsthafte Sorge, Sabine, um die Geschwister? Also Angst um die habe ich schon, auf alle Fälle. Ich habe sie auch schon versucht, da rauszukriegen, aber das schaffe ich ja nicht. Hast du dich mit dem Jugendamt immer in Verbindung gesetzt? Ja, hab ich gemacht. Hast du gemacht? Und was sagen die? Ja, die sagen ja, dass ich ja noch zur Schule gehe und so. Und da müsste ich ja auch, also, eine feste Arbeit haben und sowas, um auch halt die Kinder ernähren zu können. Ach so, du hast denen vorgeschlagen, dass du die Kinder nimmst. Ja, also wir wollten die Kinder haben. Zumindest, dass sie da erst noch rauskommen. Aber das Jugendamt weiß Bescheid, dass es da ziemlich schlimm zugeht. Ja. Ja, da würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle auch am Ball bleiben, dass die weiter informiert bleiben. Wenn auch diese Lösung nicht klappt, dass die Kinder zu dir kommen, sodass es vielleicht eine andere Lösung gibt, die erstmal nicht so gut ist, aber immer noch besser für die Kinder, als in dieser kaputten Familie zu leben. Ja, genau. Stehst du denn in Kontakt mit einem Sachbearbeiter da beim Jugendamt? Bitte? Stehst du da in Kontakt mit irgendjemandem beim Jugendamt? Ja. Ja, ich meine, es ist ja so, wenn meine Eltern das irgendwie rauskriegen, dass ich da wieder die Finger im Spiel habe. Oh Gott, also dann, ich weiß gar nicht, was dann kommt. Ne? Ist es denn so, kannst du denn da überhaupt noch zum Besuch hingehen? Nein. Das geht nicht mehr. Und das Merkwürdige ist auch, also wenn der Mann nicht da ist, dann geht das mit meiner Mutter. Ne? Aber wenn der Mann dann kommt, dann muss ich zusehen, dass ich Land gewinne. Ne? Ich finde es erstmal ganz toll von dir, dass du dich da so um deine Geschwister kümmerst. Finde ich ganz toll, wo du auch noch gerade erst 18 bist. Ich finde es auch sehr gut, dass du selbst raus bist und nicht mehr da wohnen musst. Ja, ich meine, das hat mich schon sehr viel gekostet. Als ich 17 war, war ich in der Psychiatrie, weil ich stark selbstmordgefährdet war, halt auf diese Gründe alle und so. Und naja, dann habe ich, also ich bin immer noch in Therapie, um das alles verarbeiten zu können. Ja. Weil also ich habe das ja jahrelang immer runtergeschluckt und so. Und dann, also es kommen ja auch Vorwürfe, wie zum Beispiel, also mein richtiger Vater lebt nicht mehr. Kommt das zum Beispiel dazu, ja, du bist tot, du bist schuld, einer für das Tod zum Beispiel. Ja, das oder ist ja sonst irgendwas. Und ich weiß auch nicht, wie ich sonst damit fertig werden soll. Also wenn du in einer Therapie bist, ist das ja schon mal gut. Ne? Ja. Da ist ja ein Ansprechpartner. Ja. Und ich möchte dich auch nur ermutigen, dann in Sachen Jugendamt wirklich da am Ball zu bleiben, dass da nicht nur unter Umständen sehr schlimme Dinge mit den kleinen Geschwistern passieren. Ja. Alles Gute wünsche ich dir, Sabine, von Herzen. Ja, gut. Tschüss. Okay, danke, tschüss. Ciao. Jetzt ist am Telefon noch die Nina und die ist 21. Hallo Nina. Hallo, Domian. Ja. Die laute Nina. Nina, dein Thema. Ja, ich bin 21 und bin seit einem halben Jahr ungefähr verheiratet. Und naja, wir haben dann das erste Mal miteinander geschlafen. Das hat dann nicht so geklappt. Und ja, wir haben zwar vorher schon mit anderen so geschlafen. Wie lange? Ein halbes Jahr verheiratet? Ja. Ja, und habt jetzt erst miteinander geschlafen? Nein, also wir haben ein halbes Jahr zusammengelebt und haben dann geheiratet. Und dann hat das erste Mal nicht so geklappt, wie wir uns das so vorgestellt haben. Ja, und jetzt ist ziemlich eher Ehekrach und jetzt wollen wir uns eigentlich schon wieder scheiden lassen, weil... Ach du je. Also wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht so schnell heiraten sollte. Ja, ne? Stimmt. Wir haben uns mal gedacht, ach ja, machen wir mal was anderes und... dann halt nicht sofort. Und die Sache ist jetzt so klar schon für dich, dass du sagst, also ich muss mich scheiden lassen, es geht nicht mehr anders. Ja, ich habe mir das halt auch alles so ganz anders vorgestellt und naja. Also deine Lehre aus dieser Geschichte ist, erstmal eine ganze Weile sich erwarten, ne? Und sich ausprobieren miteinander. Ja, haben wir ja. Ja, ein halbes Jahr, das ist nicht lang. Ja, eben. Ja, und wir dachten, ach, wir finden keinen besseren mehr und so. Ja, und dann... Ja. Jetzt ist der Scherbenhaufen da. Ja. Mann, wie geht's dir dabei? Ja, ich weiß nicht, halt irgendwie nicht so gut. Ist denn dein Mann auch damit einverstanden jetzt mit der Scheidung? Ja, es ist halt so komisch, weil erstmal den ganzen Papierkram und so. Und ja, naja. Aber ihr seid euch einig, dass es gemacht werden muss. Ja, weil wir es uns halt anders vorgestellt haben und jetzt sagen, nee, so geht das nicht. Also liebe Leute, bitte nicht so früh heiraten. Nina kann das nur unterschreiben und bestätigen. Ich hoffe, dass du da mit nur wenig Schrammen und Blessuren rauskommst und irgendwann wieder was Tolles findest, Nina. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Leuten im Hintergrund, wie ich das immer gerne freitags tue. Und zwar bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Hans-Jürgen Wilde, Nina Hellenkemper, Achim Kretschmer, Tom Bildhauer, Andrea Feist, Elke Puls, Petra Grützmann und Elke Dunajski. Und unsere Themen nächste Woche, ich hatte das vorige Woche schon angekündigt, nächste Woche ist es nur wirklich so, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ich bin ein Mamasöhnchen und da möchte ich mit Mamasöhnchen reden und mit Opfern von Mamasöhnchen. Ja, und wir hatten vor, nächsten Mittwoch mit Uli Wickert einen ganzen Abend hier zu machen mit Mr. Tagesthemen. Dieses ist verschoben auf den 25.06. Da wird Uli Wickert, Ulrich Wickert, sich euch, dem Talkradio-Publikum, stellen. Ich wünsche euch ein super schönes Mai-Wochenende mit ganz viel Frühlingsgefühlen und was dazu gehört. Bye, bye. Ciao.